Wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen dafür, dass sie Allah, andere Götter, beigesellt haben, wozu er keine Ermächtigung offenbart hat. Ihr Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, ein schlimmer Aufenthaltsort für die Ungerechten.